الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصدف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، طيب، wir machen inshallah weiter. Wir haben heute den 49. Fajr-Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. Wir sind gerade beim 10. Hadith an Abi Hurayrata radiallahu anhu, qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah ta'ala أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Also von Abi Huraira radiallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah ist gut und er nimmt nur Gutes an. Und Allah ta'ala befahl die Gläubigen mit dem, womit er die Gesandten befahl. So sagte er, O ihr Gesandten, speist von dem Guten und handelt Gutes. Und er sagte, und der Erhabene sagte, O ihr, die ihr glaubt, speist vom Guten, von dem Guten, womit wir euch versorgt haben. Dann erwähnte er den Mann, der lange auf lange Reise ist, ungepflegt und staubig. Er hebt seine Hände zum Himmel. Ha? Und sagt, ja Rab, während aber sein Essen von Haram ist, sein Trinken von Haram ist, seine Kleidung von Haram ist. Und er wurde mit Haram ernährt. So wie kann den geantwortet werden? Überliefert bei Muslim. Ibn Rajab, rahimahullah, sagt weiter, und seine Aussage, und er erwähnte den Mann, der auf lange Reise ist, ungepflegt und staubig, er hebt seine Hände zu den Himmel und sagt, ja Rab, und sein Essen ist von Haram, und sein Trinken von Haram, und seine Kleidung sind von Haram, und er wurde mit Haram ernährt, so wie kann den geantwortet werden? Diese Worte, oder in diesen Worten, weist der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, auf die Adab, ja, die Verhaltensweise, ha? Gutes Benehmen von Dua und zu den Ursachen, die das Antworten der Dua verpflichten oder ja nicht erfordern und zu dem, was vor der Antwort hindert. So nannte er von den Ursachen, die die Beantwortung des Duas von Allah yani, erfordern, vier Sachen. Erstens, die lange Reise. Und die lange Reise selbst erfordert die Beantwortung des Duat. Wie im Hadith von Abi Huraira, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنْ دَعْوَةٌ مَظْلُومٌ وَدَعْوَةٌ مُسَافِرٌ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وعنده دعوة الوالد على ولده. Okay. Also, wie es im Hadith ist, von Abu Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, das sagte, drei Arten von Dua, ha, werden geantwortet oder werden angenommen, ha, ohne Zweifel daran. Der Dua des Unterdrückten, ja, yani dem man Unrecht antut, und der Dua des Musafir, yani jemand, der auf der Reise ist, und der Dua des Vaters für seinen Sohn, überliefert bei Abu Dawud, Ibn Majah und Tirmidhi, und bei Tirmidhi ist der Dua des Vaters gegen seinen Sohn. Das wird auch angenommen. Okay? Also wir haben drei Arten, es gibt drei, von denen der Dua angenommen wird. Der Dua des Mazlum, jemand, der unterdrückt wird, jemand, dem Unrecht angetan wird. Und der Dua des Musafir, jemand, der auf der Reise ist, der Reisende. Und der Dua des Vaters für oder gegen seinen Sohn, je nach der Überlieferung. Und das gleiche oder ähnlich wie dies wurde von Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, überliefert von seiner Aussage, wo er sagte, وَمَتَى طَالَ السَّفَرُ كَانَ أَقْرَبُ كان أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه مظلة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ابن مسعود sagt, رضي الله عنه, und je länger die Reise dauert, desto näher ist der Reisende, dass sein Dua angenommen wird. Desto mehr stehen ja die Chancen, dass ein Dua angenommen wird. Warum? Weil bei der Reise, weil dieser Dua, oder weil auf der Reise ist der Mensch oder ist die Nafs gebrochen wegen der langen Fremdheit. Yani fernbleiben von der Heimat und ertragen von Erschwernissen. So ist die Nafs gebrochen. Und wenn man da Dua macht, ist die Nafs gebrochen und somit ist dieser Bruch der Nafs, dieser Unterwerfung von den größten Ursachen der Beantwortung des Duas. So, der erste Grund von den vier Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt hat, oder die erste Ursache, die die Beantwortung des Duas erfordert, ist was? Die lange Reise. Die zweite Sache, حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشافي والإغبرار. Dass man yani, wartet. تبذل يعني dass man يعني klein ist und dass man erniedrigt ist und dass man يعني dass man يعني gebrochen ist in der Kleidung, يعني dass man يعني unter dem Durchschnitt ist, dass man unterwürfig ist und dass man يعني wie sagt man das? Einfach, dass man schwach ist und dass man erniedrigt ist, in was? In der Kleidung und im Aussehen. Durch was? Die Ungepflegtheit und der Staub. Und das ist auch von den Sachen, die Beantwortung des Duas erfordern. Okay? Weil er yani so klein ist, so minderwertig vor Allah Azza wa Jal tretet. Wie in den bekannten Hadith von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wo er sagt, وَبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرْ ذِي طَمْرَيْنِ مَدْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهِ. وَلَمَّا خَرَجَ النَّبِي sallallahu alaihi wa sallam لِلْاِسْتِسْقَاء خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا. Yani, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, vielleicht ist oder vielleicht gibt es einen oder vielleicht einer, der ungepflegt und staubig ist, dem man vor allen Türen oder vor denen man alle Türen schließt, wenn er über Allah schwört, vielleicht so einer, wenn er über Allah schwört, dann würde er seinen Schwur erfüllen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Istisqa rausgegangen ist, Istisqa ist ein Gebet, bei Dürre, wenn kein Regen kommt, so ist das ein Gebet, wo man bittet um Regen. Ja? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam so rausging, ging er raus für dieses Gebet, ja? Bescheiden, ja? Bittend Allah und flehend Allah und in seinen Aussehen, ja? In seinen Aussehen, ja? Das Wenigste und das Minderwertigste, was er hat. Okay? Oder das Schlechteste, was er hat. وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازه بيده فقيل له ما هذا؟ قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. Und als Mutraf oder Matraf ibn Abdullah, der Sohn eines Bruders von ihm wurde eingesperrt. So hat er sich die schlechteste Kleidung angezogen und nahm seinen Stock in seine Hand. Und dann sagte man ihm, was ist das? Er sagte, ich mache mich arm für meinen Herrn. Vielleicht lässt er mich Fürsprache machen für den Sohn meines Bruders. So ist das der zweite Grund. Der dritte Grund ist, dass man die Hand zum Himmel erhebt. Okay? Die Hand zum Himmel erhebt. Und das ist von Adabu Dua. Und das ist von Adabu Dua. Mit der man hofft, oder aufgrund der man hofft, dass der Dua erfüllt und angenommen oder beantwortet wird. Und den Hadith von Salman, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله أكبر. Also, in den Hadith von Salman, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagt, Allah azza wa jal schämt sich, ja, und ist gütig, ja, voller Scham und voller Güte. Er schämt sich, wenn der eine seine Hand zu ihm erhebt, dass er sie zurückgehen lässt, ja, null und yani, enttäuscht. Ja. So Allah azza wa jal schämt sich, wenn einer, ja, seine Hand erhebt zu ihm, dass er sie ablehnt mit nichts oder dass er sie zurückgehen lässt mit nichts. Dies überlieferte Ahmad und Abu Dawud und Tirmidhi und Ibn Majah, und das gleiche oder ähnliche wurde von Hadith von Anas und Jabir und andere überliefert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte seine Hand in Salat al-Istisqa erhoben, bis man das Weiße von das Innere seiner Allahu Akbar, wie nennt man das? Seine Achsel, ja, gesehen hat. Okay? Bis man das Weiße von seiner Achsel gesehen hat. Ja, er hat seine Hand. Achsel ist unter der Hand, wo die Achselhaare wachsen. Okay? Subhanallah. La ilaha illallah. Und er erhob seine Hand beim Dua, yani, am Tag der Schlacht von Badr, bittend um Unterstützung gegen die Mushrikin, bis sein Übergewand von seinen Schultern gefallen ist. Und es wurde überliefert von Nabi sallallahu alaihi wasallam in der Beschreibung der Erheben des Hand, seines Handes im Dua mehrere Arten überliefert. Ja? So, davon ist, dass er nur mit dem Zeigefinger gezeigt hat zum Himmel. Ja? Und es wurde überliefert, dass er dies auf dem Minbar, ja, gemacht hat. Okay? Und er machte das, als er auf seinen Reittier gestiegen ist, als er auf seinen Reittier gestiegen ist, um zu reden, ja. Und eine Gruppe von den Gelehrten hat die Meinung, dass der Dua des Qunut, ja, wenn man Qunut macht, wenn man ja eine Dua für, macht nach dem Ruku und so weiter, dass man mit den Fingern, ja, mit den Finger, mit dem Zeigefinger zeigt. Davon ist Al-Auza'i und Sa'id ibn Abdulaziz und Ishaq ibn Rahawiyah und Ibn Abbas und andere sagt, das ist der Ikhlas im Dua. Und Ibn Sirin sagte, wenn du Allah lobst, dann zeige mit einem Finger. Ja? Das heißt, du hebst einen Finger hoch und bezeugst, dass es nur einen Gott gibt. Okay. Und davon ist, dass er sallallahu alaihi wasallam beide Hände erhoben hat und machte den Rücken von der Hände, yani die nicht die Handinnere Fläche, sondern die äußerliche Fläche von der Hände in der Zeit, in der Richtung von Qibla, während er sich nach der Qibla richtete. Yani, wie wir das wissen. Okay. Und das Innere der Hand war gegenüber seinem Gesicht. Und diese Beschreibung wurde von Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert in den Dua von Istisqa. Ja, und deswegen empfehlen manche Gelehrten oder empfehlen manche Gelehrten, ja, die erheben das Hand in Salat al-Istisqa nach dieser Art. Davon ist al-Jawzani. Und einige Salaf sagten, das Erheben, ja, der Hand auf diese Art ist Anflehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und davon ist genau das Gegenteil auch. Und es wurde von den Überlieferungen ist auch genau das Gegenteil. Es wurde von Nabi sallallahu alaihi wasallam in Salat al-Istisqa auch überliefert. Ja? Und eine Gruppe von den Salaf, ja, überlieferten, dass sie so Dua gemacht haben. Und einige sagten, das Erheben der Hand auf diese Art ist Suche, ist eine Suche der Zuflucht bei Allah Azzawajal und Suche seines Beistandes. Davon ist Ibn Umar, Ibn Abbas und Abu Huraira. Und es wurde von Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er seine Hand, wenn er Zuflucht gesucht hat, hatte seine Hand so erhoben nach dieser Art. Und davon ist auch das Erheben der Hände, so dass man, dass die Handinnere Fläche zu Himmel schaut und die handäußerliche Fläche zu Boden schaut. Ja? Und diese Sache oder der Befehl damit wurde überliefert oder kam in das Bitten von Allah Azzawajal in mehreren Ahadith. Okay? Und von Ibn Umar und Abi Huraira und Ibn Sirin wurde überliefert, dass dieser Dua, dass dies der Dua und der Fragen von Allah subhanahu wa ta'ala oder Azza wa Jal ist. Und davon ist das Gegenteil, nämlich das Drehen der Hand, yani, dass die Handinnere Fläche zu Boden schaut. Ja, und die äußerliche Fläche zu Himmel schaut. Okay? Und im Sahih Muslim von Anas, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam Salat al-Istisqa gemacht hat, so hat er seine Hand, die äußerliche Fläche zu Himmel gezeigt. Dies überlieferte auch Imam Ahmed und sein Wortlaut ist, so hat er seine Hände ausgestreckt und hat ihr Äußerliches Richtung Himmel gezeigt oder gemacht. Und dies überlieferte auch Abu Dawud und sein Wortlaut ist, dass er Salat al-Istisqa so gebetet hat, er richtete seine Hände und ließ ihre Hand, die innerliche Fläche davon Richtung Erde zeigen. Und Imam Ahmad überlieferte von den Hadith von Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dass er sagte, der Nabi sallallahu alaihi wasallam stand in Arafah und er machte Dua so. Und er hob seine Hände so in der gleichen Stelle oder gegenüber seiner Brust, ja, und ließ die innerliche Fläche Richtung Boden zeigen. Und so beschrieb Hamad ibn Salama die Erhebung des Propheten sallallahu alaihi wasallam seiner Hände in Arafah. Und es wurde von Ibn Sirin, dass dies von der Suche um Beistand bei Allah azza wa jal. Das ist Al-Istijara. Und Al-Hamidi sagte, das ist Al-Ibtihal. Das ist Al-Ibtihal, ja, eine Art von Dua. Okay? Der vierte Grund, auf jeden Fall, was wir hier mitnehmen, ist, dass die Erhebung der Hand beim Dua auf jeden Fall überliefert wurde. Okay? So wie Ibn Rajab al-Hanbali das sagt. Okay, der vierte Grund für die Annahme des Duas ist, dass man Allah Azza wa Jal anfleht, ja? Indem man seine Rububiyya, yani Ya Rab, immer wieder wiederholt. Dass man nicht einmal Dua macht und nur Khalas, sondern Allah liebt es, wenn man jemand, der immer wieder Dua macht und immer wieder das wiederholt, ja? So richtig anfleht. Ja? Und das ist von den gewaltigsten oder von den größten Sachen, womit man nach der Beantwortung des Dua strebt. Und Al-Bazzar überlieferte von Hadith von Aisha Marfu an, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Al-Abd sagt, Ja Rab, viermal, dann sagt Allah, ich antworte deinen Ruf, o mein Diener, frage und du wirst bekommen. Eine Frage, was du willst, bekommst du. Und es wurde, und At-Tabarani und andere überlieferten von Hadith von Sa'd ibn Kharija, dass Leute dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Dürre, sich wegen Dürre beschwert haben, ja, es kann Regen kommen, ja, dann sagte er, werft euch auf die Knien und sagt, Ja Rab, Ja Rab, und er erhob sein Zeigefinger zum Himmel. So fielen sie, bis sie gefürchtet haben, dass sie gezeigt werden, yani, dass ihre Kleidung sie ja, von yani, dass man ihre Blöße sehen kann. Und den Musnad und andere von Al-Fadl ibn Abbas von Nabi sallallahu alaihi wasallam, entschuldige, so fielen sie yani, auf die Knie, bis sie sich yani, Dua gemacht haben, dass Allah dies von ihnen weggibt, yani, die Dürre. Und von einem Muslim, Imam Ahmad und andere von Al-Fadl ibn Abbas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, As-salatu mathna mathna, wa tashahhudu fi kulli raka'atayn, wa tashahhudin fi kulli raka'atayn, wa tadarru'un, wa takhashu'un, wa tamassukun, wa taqanna' yadayka. يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك وتقول يا رب يا رب فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. يعني das Gebet 2-2 und Tashahud, yani Tahiyyatu Lillah, in nach jeder zweite Raka'a und Dua und Khushu', yani Demut, ja, und dass man sich arm stellt vor Allah Azza wa Jal. Und dann, dass du deine Hand als Maske nimmst. Ja, du hebst sie zu deinem Herrn. Ja, vor deinem Gesicht. Und sagst, ja Rab, wer das nicht macht, dann ist das nichts. Und von Yazid al-Raqashi, von Anas, radiallahu anhu, dass er sagte, ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك. Also, Anas sagt, kein Diener sagt dreimal Ya Rab, außer dass sein Herr zu ihm sagt لبيك لبيك. Dann überlief, es wurde auch überliefert von Abu Darda und Abu Darda und Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass sie gesagt hatten, Ismullahi al-Akbar, Rabbun Rabb. Der gewaltigste oder der größte Name Allahs ist Rabbun Rabb. Yani wenn du Allah mit Ja Rabb rufst, ist das der gewaltigste oder der größte Name Allahs. Und von Ata, dass er sagte, ما قال عبد يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه. Ata sagt, kein Diener sagt, ja Rab, dreimal, außer dass Allah zu ihm schaut. So wurde dies Al-Hasan erwähnt. Oder zu den Hasan erwähnt. So sagte, Amma taqra'una al-Quran. Liest er den Koran nicht? Dann rezitierte er die Aussage des Erhabenen. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. Also, sagt, liest ihr den Koran nicht? Al-Hasan sagt, liest ihr den Koran nicht? Die Allah stehend, sitzend und auf der Seite gedenken und über die Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sagen, unser Herr, du hast all dies nicht erschaffen. Preis sei dir, so bewahre uns von der Strafe des Feuers. Unser Herr, gewiss, wenn du uns ins Feuer eingehen lässt, dann hast du unser Herr, gewiss, wen du ins Feuer oder derjenige, den du ins Feuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief. Wir hörten einen Rufer, der zum Iman aufrief. Glaubt an eurem Herrn. Da glaubten wir, unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen Taten und berufe uns ab unter den Gütigen. Oder lass uns mit den Gütigen, unter den Gütigen aufberufen werden. Unser Herr, und gib uns, was du uns deinen Gesandten Und gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast, und stürze uns nicht in Schande am Tage. Da erhörte sie ihr Herr: Ich lasse kein Werk eines Tuenden von euch, eines Gutes Tuenden von euch verloren gehen. Sei es vom Mann oder Frau. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.